Könnten Sie vielleicht ein Beispiel nennen? Nehmen wir an, Sie würden jetzt für eine längere Zeit in die USA versetzt, wollen aber trotz der Distanz regelmäßigen Kontakt mit Ihren Eltern oder Großeltern pflegen. Ich habe das zwar nicht im Sinn, aber wenn doch, dann würde ich sicher auf eine der vielen Apps für Videokonferenzen zurückgreifen. Naja, vielleicht müsste ich aber vorher meinen Eltern oder mehr noch meinen Großeltern erklären, wie so eine App funktioniert. Eine gewisse Abneigung gegen die moderne Technik haben sie ja schon. Ich bin sicher, dass es Ihnen in der Situation ebenso wie tausenden anderer Menschen gehen würde. Darunter vermutlich auch Ihren Großeltern. Ihre Großeltern würden trotzdem mitspielen. Sie würden also lernen, wie man eine Videokonferenz startet, den Ton einstellt und so weiter. Weil sie natürlich ihre Enkeltochter nicht aus den Augen verlieren wollen. Der Lernprozess an sich würde aber eher unreflektiert und unbewusst ablaufen. Die Aufmerksamkeit der Großeltern würde sich hauptsächlich auf die Handlung und die Handlungsziele richten. Das Lernen selbst wäre für sie irrelevant. Das wäre eine ganz typische informelle Lernsituation, die in unserer Wahrnehmung ganz bestimmt kein Lernen wäre, sich aber gemäß dem Konzept des lebenslangen Lernens als informelles Lernen beschreiben ließe.